sind die Jugendkamerad. Wir sind die Zukunft, kommt auch der Globus langsam in Schwung. Wir haben Zeit, denn wir sind doch jung, Kamerad. Wenn wir marschieren, Kamerad, müssen es alle spüren, wenn die Welt auf Sorgenfalten kriegt, schon morgen geht. Es weiter frisch vergnügt, Kamerad, wir sind die Jugend und die Jugend siegt.